Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 7. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast ist diesmal Markus Kupferblum, den ich auch sogleich zu Wort kommen lassen möchte. Die Weltkathedrale. So baut sich die mittelalterliche Welt auf, als eine wunderbare Stufenordnung von geglaubten Abstraktionen, gelebten Ideen, in feiner und scharfer Gliederung ansteigend wie eine Kathedrale oder eine jener kunstvollen Summen der Scholastiker. Auf der einen Seite der weltliche Trakt mit seinen Bauern und Bürgern, Rittern und Lehnsleuten, Grafen und Herzogen, Königen und Kaisern. Auf der anderen Seite der geistliche Trakt, von dem breiten Fundament aller Gläubigen emporklimmend zu den Priestern, den Äbten, den Bischöfen, den Päpsten, den Konzilien und darüber hinaus zur Rangleiter der Engel, deren Höchste zu Füßen Gottes sitzen. Eine große, wohldurchdachte und wohlgeordnete Hierarchie von Universalien. Diese Menschheit konnte in der Tat mit vollem philosophischem Bewusstsein und nicht als bloße dialektische Spielerei und Spitzfindigkeit den Satz aufstellen: Universalia sunt realia. Die Physik des Glaubens. Die Herrschaft dieses wirklichkeitsfremden Grundsatzes war nur deshalb so dauerhaft, ja überhaupt möglich, weil die Welt für den mittelalterlichen Menschen kein wissenschaftliches Phänomen war, sondern eine Tatsache des Glaubens. Die geistige Richtschnur war im Wesentlichen immer die von Anselm von Canterbury und schon lange vorher von Augustinus aufgestellte Norm Neque enim quero intelligere ut credam sed credo ut intelligam. Also ich will nicht erkennen, um zu glauben, sondern glauben, um zu erkennen. Denn eher wird die menschliche Weisheit sich selbst am Felsen des Glaubens einrennen, als diesen Felsen einrennen. Die damaligen Menschen waren eben noch frei von dem modernen Aberglauben, dass der ausschließliche Zweck menschlichen Denkens und Forschens eine möglichst lückenlose Durchdringung und Beherrschung der Erfahrungswelt sei. Was suchten sie zu wissen? Zwei Dinge. Deum et animam. Deum et animam, sagt Augustinus mit vollkommen unmissverständlicher Bestimmtheit, scire cupio. Nihil ne plus, nihil omnio. Also Deum et animam. Was sind diese zwei Dinge? Gott und die Seele oder der Geist. Und der Augustinus sagt das, das möchte ich wissen und kennen. Nichts weiter, nein, das ist alles. Physik ist für ihn vor allem die Lehre von Gott, was sie sonst noch lehren kann, ist entbehrlich, da es nichts zum Heile beiträgt. Und drei Vierteljahrtausende später, auf der Höhe des Mittelalters, erklärt Hugo von St. Victor, das Wissen habe nur insofern Wert, als es der Erbauung diene. Ein Wissen um des Wissens willen sei heidnisch. Und Richard von St. Victor fügt hinzu, der Verstand sei kein geeignetes Mittel zur Erforschung der Wahrheit. Dies kann uns nur so lange befremden, als wir uns nicht daran erinnern, dass gerade die höchsten Wahrheiten des Christentums übervernünftig sind, aber darum keineswegs wieder vernünftig, wie dies der klassische Philosoph des Katholizismus Thomas von Aquino klar präzisiert hat. Und dass schon an der Schwelle der Kirchengeschichte der berühmte Satz Tertullians steht: Crucifixus est Dei filius non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est Dei filius. Prorsus credibile est, quia in eptum est. Et sepultus resurrexit. Certum est, quia impossibile est. Gekreuzigt wurde der Gottessohn, das ist keine Schande, weil es eine ist. Und gestorben ist der Gottessohn, das ist glaubwürdig, weil es ungereimt ist. Und begraben ist er auferstanden, das ist ganz sicher, weil es unmöglich ist. Man kann, wenn man Wert darauf legt, auch hierin wieder einen kindlichen Zug erblicken. Denn in der Tat erscheinen den Kindern gerade die ungereimtesten Dinge als die glaubwürdigsten, die unmöglichsten als die gewissesten. Sie bringen einem Märchen viel mehr Vertrauen entgegen als einer nüchternen Erzählung und halten überhaupt alle Phänomene, die den Gang der natürlichen Kausalität durchbrechen, nicht nur für die höheren, sondern auch für die realeren. Genau dies war auch die Physik des mittelalterlichen Menschen. Für ihn war das Wunder das eigentlich Wirkliche, die natürliche Erscheinungswelt nur der blasse Abglanz und wesenlose Schatten einer höheren, lichteren und wahreren Geisteswelt. Kurz, er führte ein magisches Dasein. Und wiederum müssen wir uns fragen, ob ihn hier nicht eine tiefere, ob schon dunklere Erkenntnis leitete und er nicht der Wurzel des Geheimnisses näher war als wir. Alles ist. Jene feinen und gefährlichen Spekulationen wie Phänomenalismus, Skeptizismus, Agnostizismus und dergleichen waren im Mittelalter durchaus nicht fremd. In den Selbstgesprächen des Augustinus finden sich Stellen wie diese: Tu qui vis tenoses cis esse te, sio. Undes cis, nestio. Simplicem te sentis an multiplicem, nestio. Moveri te cis, nestio. Cogitare te cis, sio. Übersetzt heißt das: Du, der du dich erkennen willst, weißt du, dass du bist? Das weiß ich. Und woher weißt du das? Das weiß ich nicht. Bist du einfach oder bist du vielfältig? Das weiß ich nicht. Bewegst du dich oder weißt du, dass du lebst? Das weiß ich nicht. Weißt du, dass du denkst? Das weiß ich. Das ist ganz und gar die Deduktion, mit der Descartes einen neuen Abschnitt des menschlichen Denkens eröffnet hat. Cogito ergo sum. Also ich denke, also bin ich. Dass Körper sind, heißt es in den Konfessionen, können wir freilich nur glauben. Aber dieser Glaube ist notwendig für die Praxis. Das ist ganz die Art, wie Berkeley am Beginn des 18. Jahrhunderts seinen idealistischen Dogmatismus begründet hat. Aber, meint Augustinus, auch zur Erkenntnis des Willens anderer Menschen bedürfen wir des Glaubens. Diese Feststellung klingt geradezu schopenhauerisch. Mag es auch kein Übel geben, sagt er ein andermal, so gibt es doch unzweifelhaft die Furcht vor dem Übel. Das ist allermodernster Psychologismus. Aber der große Unterschied derartiger Spekulationen von den Untersuchungen der neueren Philosophie besteht eben darin, dass sie sich alle auf den festen und unverrückbaren Grundstein des Glaubens erheben, dass sie vom Glauben ausgehen, während die Erkenntnistheorie der Neuzeit bestenfalls in den Glauben mündet. Die Schöpfung eine einzige große Heilstatsache, die Welt ein Phänomen des Glaubens. An diesem Elementarsatz hat wohl kaum irgendein mittelalterlicher Mensch jemals gezweifelt. Man hatte eben die Lehre Jesu voll begriffen, deren Kern in der ernsten und einfachen Mahnung besteht, zu glauben, nicht daran zu zweifeln, dass diese Welt ist und dass sie ein Werk Gottes ist, dass alles ist, auch das Geringste und Niedrigste, die Ärmsten und Einfältigsten, die Kinder, die Sünder, die Lilien und Sperlinge. Dass dies alles ist, wenn man daran glaubt oder, was dasselbe ist, wenn man es liebt. Der Szenenwechsel. So gewährt uns das Mittelalter ein eigentümlich widerspruchsvolles Bild. Auf der einen Seite zeigt es uns den Aspekt einer seligen Ruhe, einer majestätischen Mittagsstille, die alles Leben leuchtend und schützend umfängt, und auf der anderen Seite das Schauspiel einer großartigen Unzufriedenheit, einer tiefen inneren Durchwühltheit und Erregung. Wohl lebt und webt alles in Gott und fühlt sich in ihm geborgen. Aber wie ihm genügen? Diese bange Frage zittert überall unter der heiteren und friedlichen Oberfläche des Daseins. So liegt die mittelalterliche Seele vor uns. Ein klarer silberner Spiegel, aber auf dem Grunde bewegt. Ewig suchend und niemals findend. Brauend, brodelnd, schweifend, tastend. Türme zum Himmel reckend. Steingewordene Asymptoten, die sich im blauen Abgrund des Firmaments zu verlieren streben. Ewig ungesättigt in ihrer Erotik, ihrer ureigensten Entdeckung oder vielmehr Erfindung, die ihren Gegenstand so hypotastiert, dass er unerreichbar nur noch ein Symbol unendlicher Sehnsucht wird. Und über all dem die Gestalt Christi, des Unvergleichlichen, dem nachzuleben dennoch jedem durch die Taufe als heilige Pflicht aufgetragen ist. Mit der Mitte des 14. Jahrhunderts betritt eine ganz anders geartete Menschheit die Szene. Oder genauer gesagt, eine, die den Keim zu einer anderen in sich trägt. Man wird auch weiterhin noch suchen, aber auch finden. Bewegung wird es auch weiterhin geben, aber nicht mehr bloß auf dem Grunde. Eine tragische Kultur macht einer bürgerlichen Platz, eine chaotische Kultur einer organischen und schließlich sogar einer mechanischen. Die Welt ist fortan nicht mehr ein gottgewolltes Mysterium, sondern eine menschengeschaffene Rationalität. Wir kommen jetzt ins dritte Kapitel mit der großen Überschrift »Die Inkubationszeit«. Und die beginnt mit einem Zitat von Lessing. »Gehe deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung, nur lass mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln. Lass mich an dir nicht verzweifeln, wenn selbst deine Schritte mir scheinen sollten, zurückzugehen. Es ist nicht wahr, dass die kürzeste Linie immer die gerade ist.« Die Erfindung der Pest. Wenn wir den Entwicklungsabschnitt, in dem sich der Mensch der Neuzeit vorbereitet, die Inkubationszeit nennen, so kann dadurch leicht der Eindruck erweckt werden, dass das Neue, das hier in die Welt trat, ein Giftstoff gewesen sei. Er war auch einer, wie wir später sehen werden. Jedoch dies nur zum Teil, denn auf unserem Erdball pflegt sich Heilsames und Verderbliches zumeist in gemischtem Zustand auszuwirken. Und außerdem ist der Vergiftung, wie wir im ersten Kapitel darzulegen versuchten, sehr oft die Form, hinter der sich eine Erneuerung, Bereicherung und Vervollkommnung des organischen Daseins zu verbergen liebt. Wenn die Einführung scheinbar feindlicher, schädlicher und wesensfremder Stoffe an Pflanzen, gefüllte Blüten, an Tieren neue Köpfe zu erzeugen vermag, warum sollte sie nicht an ganzen Zeitaltern ähnliche Wirkungen hervorbringen können? Neue Köpfe wachsen machen, strotzendere, gefülltere, blütenreichere Lebensformen heraufführen. Doch wie dem auch sei, wir wollen mit dem Namen Inkubationszeit zunächst kein positives oder negatives Werturteil aussprechen, sondern einfach jene anderthalb Jahrhunderte bezeichnen, in denen das Neue im Schoße der Menschheit wächst, reift, ausgetragen wird, bis es schließlich stark und groß genug geworden ist, um ans Licht treten zu können. Ich sagte, die Geburtsstunde der Neuzeit wird durch eine schwere Erkrankung der europäischen Menschheit bezeichnet, die schwarze Pest. Damit soll aber nicht ausgedrückt sein, dass die Pest die Ursache der Neuzeit war, sondern es verhielt sich gerade umgekehrt. Erst war die Neuzeit da und durch sie entstand die Pest. In seinem ungemein gedankenreichen Werk »Gesundheit und Krankheit in der Anschauung alter Zeiten« sagte Troels Lund: »Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Krankheiten ihre Geschichte haben, so dass jedes Zeitalter seine bestimmten Krankheiten hat, die so nicht früher aufgetreten sind und ganz so auch nicht wiederkehren werden. Dies lässt sich offenbar nur so erklären, dass jedes Zeitalter sich seine Krankheiten macht, die ebenso zu seiner Physiognomie gehören wie alles andere, was es hervorbringt. Sie sind gerade so gut seine spezifischen Erzeugnisse wie seine Kunst, seine Strategie, seine Religion, seine Physik, seine Wirtschaft, seine Erotik und sämtliche übrigen Lebensäußerungen. Sie sind gewissermaßen seine Erfindungen und Entdeckungen auf dem Gebiete des Pathologischen. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Immer ist der Geist das Primäre, beim Einzelnen wie bei der Gesamtheit. Wenn wir die allerdings auf mehr als einer Seite hinkende Vergleichung mit dem Individuum festhalten wollen, so müssen wir sagen, die schwarze Pest ist ebenso wenig die Ursache der Neuzeit, wie die Schwangerschaft die Ursache eines neuen Organismus ist, sondern hier wie dort besteht die wahre Ursache darin, dass ein neuer Lebenskeim in den Mutterkörper eintritt und die Folge und der Ausdruck dieser Tatsache ist die Schwangerschaft. Der neue Geist erzeugte in der europäischen Menschheit eine Art Entwicklungskrankheit, eine allgemeine Psychose und eine der Formen dieser Erkrankung, und zwar die hervorstechendste, war die schwarze Pest. Woher aber dieser neue Geist kam, warum er gerade jetzt, hier, wie er entstand, das weiß niemand. Das wird vom Weltgeist nicht verraten. Es ist auch völlig unenträtselt, unter welchen näheren Umständen die Pest, gemeinhin der schwarze Tod oder das große Sterben genannt, von Europa plötzlich Besitz ergriff. Einige behaupten, sie sei durch die Kreuzzüge eingeschleppt worden. Aber es ist merkwürdig, dass sie unter den Arabern niemals auch nur annähernd jene Fruchtbarkeit erreicht hat wie bei uns. Andere verlegen ihren Ursprungsort bis nach China. Die Zeitgenossen machten die Konstellationen der Gestirne, die allgemeine Sündhaftigkeit, die Unkeuschheit der Priester und die Juden für sie verantwortlich. Genug, sie war auf einmal da, zuerst in Italien und nun schlich sie über den ganzen Erdteil, denn sie verbreitete sich, was ihre Unheimlichkeit erhöhte, nicht reißend wie die meisten anderen Epidemien, sondern zog langsam, aber unaufhaltsam von Haus zu Haus, von Land zu Land. Sie ergriff Deutschland, Frankreich, England, Spanien, zuletzt die nördlichsten Länder bis nach Island hin. Was sie noch grausiger machte, war ihre Unberechenbarkeit. Sie verschonte bisweilen ganze Landstriche, zum Beispiel Ostfranken, und übersprang einzelne Häuser. Sie verschwand oft ganz plötzlich und tauchte nach Jahren wieder auf. Bis tief in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts hinein wird ihr Erscheinen in den Chroniken immer wieder verzeichnet: Pest in Böhmen, große Sterben am Rhein, Pest in Preußen, Sterben auf dem Lande, allgemeines Sterbejahr, 10.000 Sterben in Nürnberg, Pest in ganz Deutschland, starke Männer sterben, wenig Frauen, seltener Kinder. Große Pestilenz in den Seestädten. Es war allem Anschein nach eine Form der Bubonenpest. Sie äußerte sich in Anschwellung der Lymphdrüsen, den sogenannten Pestbeulen, heftigem Kopfschmerz, großer Schwäche und Apathie, bisweilen aber auch in Delirien und führte nach den zeitgenössischen Berichten am 1., 2., spätestens am 7. Tage zum Tode. Die Sterblichkeit war überall entsetzlich. Während ihrer Höhezeit starben zum Beispiel in Bern täglich 60 Menschen, in Köln und in Mainz täglich 100, in Elbing im Ganzen 13.000. Von der Oxforder Studentenschaft 2/3, von der Yorkshire Priesterschaft 3/5. Als die Minoriten nach dem Aufhören der zweijährigen Seuche ihre Toten zählten, waren es über 120.000. Der Gesamtverlust Europas hat nach neueren Berechnungen 25 Millionen betragen. Die damalige Menschheit aber meinte, es sei leichter, die Übriggebliebenen zu zählen als die Umgekommenen. Die Parallelepidemie. Eine Begleiterscheinung der Pest waren die Geißlerfahrten. Die Flagellanten, exaltierte Religiöse, zogen in großen Scharen von Ort zu Ort, Fahnen schwingend, düstere Lieder singend, mit schwarzen Mänteln und absonderlichen Mützen bekleidet, von denen ein rotes Kreuz leuchtete. Bei ihrem Erscheinen läuteten alle Glocken und alles strömte zur Kirche. Dort warfen sie sich nieder und geißelten sich unter stundenlangen Liedern und Gebeten, verlasen vom Himmel gefallene Briefe, die das sündhafte Treiben der Laien und Pfaffen verdammten und mahnten zur Buße. Ihre Doktrin, wenn man von einer solchen sprechen kann, war zweifellos heretisch. Sie lehrten, dass die Geißelung das wahre Abendmahl sei, da sich dabei ihr Blut mit dem des Heilands vermische, erklärten die Priester für unwürdig und überflüssig und duldeten bei ihren Andachtsübungen keinen Geistlichen. Ihre Wirkung auf die verängstigte, an der Kirche und am Weltlauf verzweifelnde Menschheit war ungeheuer. Allmählich erhielten sie Verstärkung durch allerlei unreine Elemente: Abenteurer, Deklassierte, Bettelvolk, Maniker, Pervertierte. Und es muss ein beispiellos aufwühlender Eindruck für die Zeitgenossen gewesen sein, aus Furcht und Hoffnung, Ekel und Gottesschauer seltsam gemischt, wenn diese grauenhafte Lawine von Fanatikern, Irrsinnigen und Verbrechern sich heranwälzte, schon von fernher durch ihre gruselig monotonen Gesang angekündigt: Nun hebet auf eure Hände, dass Gott dies große Sterben wende. Nun hebet auf eure Arme, dass Gott sich über uns erbarme. Jesus, durch deinen Namen drei, mach, Herre, uns von Sünden frei. Jesus, durch deine Wunden rot, behüt uns vor dem jähen Tod. Diese Geißlerfahrten waren jedoch keine einfachen Folgeerscheinungen der Pest, etwa der bloße Versuch einer Art religiöser Therapie, sondern höchstwahrscheinlich eine Parallelepidemie, ein weiteres Symptom der allgemeinen Psychose. Die Pest war nur ein äußerlicher Anknüpfungspunkt. Für diese Annahme spricht die Tatsache, dass derartige seelische Massenerkrankungen zu jener Zeit auch unabhängig von der Pest auftraten. Schon ein Jahr vorher sah man Männer und Frauen Hand in Hand stundenlang im Kreise tanzen, in immer wilderer Raserei, bis sie, Schaum vor dem Munde, halb ohnmächtig zu Boden sanken. Während des Tanzes hatten sie epileptoide Anfälle und Visionen. Es war dieser bekannte Veitstanz, der sehr bald größere Kreise ergriff, in seinem weiteren Verlauf immer mehr einen sexuellen Charakter annahm und schließlich eine Art Mode wurde, so dass Vagabunden sich dadurch, dass sie die Zuckungen nachahmten, ihren Unterhalt verdienen konnten. In denselben Zusammenhang gehört der merkwürdige Kreuzzug der Kinder von Schwäbisch Hall, die plötzlich von einer religiösen Hypnose erfasst zur Verehrung des Erzengels Michael nach dem heiligen Michaelsberg in der Normandie aufbrachen. Die Fixierung an diese Idee war so stark, dass Kinder, die man mit Gewalt zurückhielt, schwer erkrankten, ja zum Teil den Geist aufgaben. Die Brunnenvergifter. Einen pathologischen und epidemischen Charakter trugen auch die damaligen Judenverfolgungen. Aber man kann nicht sagen, dass wir es hier mit einer Erscheinung zu tun haben, die nicht zu allen Zeiten möglich wäre. Plötzlich sprang in Südfrankreich das Gerücht auf, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und drang schneller als die Pest in die benachbarten Länder. Es kam zu scheußlichen Judenschlächtereien, bei denen die Geißler die Stoßtruppe bildeten und die Juden jenen blinden Heroismus bekundeten, der in ihrer ganzen Geschichte von Nebukadnezar und Titus bis zu den russischen Pogromen zutage tritt. Mütter, die ihre Gatten auf dem Scheiterhaufen verbrennen sahen, stürzten sich mit ihren Kindern zu ihnen in die Flammen. In Esslingen versammelten sich die gesamte Judenschaft in der Synagoge und zündete sie freiwillig an. In Konstanz hatte ein Jude sich aus Angst vor dem Feuertode taufen lassen, wurde aber später von Reue ergriffen und verbrannte sich und seine ganze Familie in seinem Hause. Die Judenverfolgungen hatten in erster Linie religiöse, daneben aber sicher auch soziale Gründe. Die Stellung der damaligen Welt zur Judenfrage war eine zwiespältige. Die geistlichen und weltlichen Machthaber tolerierten die Juden, ja ließen ihnen sogar eine gewisse Protektion angedeihen. Sie konnten sie nicht gut entbehren, nicht nur wegen ihrer größeren wirtschaftlichen Begabung, die damals noch viel mehr ins Gewicht fiel als heutzutage, sondern auch wegen ihrer höheren Bildung. Sie waren an den Höfen als Vermittler der arabischen Kultur und besonders auch als Ärzte geschätzt. Vor allem aber waren sie ein ebenso ergiebiges wie handliches Besteuerungsobjekt. Unter den Einnahmequellen, die den einzelnen Herrschaften als Privilegien verliehen werden, figurieren neben dem Münzrecht, dem Zoll, den Salinen und dergleichen auch immer die Juden. Das Volk aber hatte niemals vergessen, dass es die Juden gewesen waren, die den Heiland getötet hatten. Und wenn einzelne milddenkende Prediger einzuschärfen versuchten, dass man für diese Schuld nicht alle Nachkommen verantwortlich machen dürfe, so lag der Einwand nahe, dass ja die Judenschaft bis zum heutigen Tage das Evangelium verleugne und sogar insgeheim befehde. Und mit diesem in der Tat ungeheuerlichen Faktum, dass unter allen Kulturvölkern des Abendlands das kleinste, schwächste und verstreuteste sich als einziges dem Licht des Christentums hartnäckig entzogen hat, vermochte man sich in der damaligen Zeit noch nicht psychoanalytisch abzufinden. Dazu kam nur noch die wirklich harte Bedrückung durch den jüdischen Wucher. Die Juden waren die einzigen, denen ihre Religion das Zinsnehmen nicht verbot. Ja, es mochte in ihren Augen sogar verdienstlich erscheinen, den irrgläubigen Goy möglichst zu schädigen. Und zudem waren ihnen alle anderen Berufe verschlossen, da selbstverständlich nur ein Christ in eine Zunft aufgenommen werden konnte. Und so gab es nicht wenige, die es bei diesen Verfolgungen weniger auf die Verbrennung der Juden abgesehen hatten, als auf die Verbrennung der Schuldbriefe. Ihr Gut, sagt ein zeitgenössischer Chronist, war das Gift, das sie getötet hat. Markus, diese Passage, die du jetzt gerade gelesen hast, aus dem Erstdruck, wie ich erwähnen möchte, den man auch im Hintergrund stilvoll blättern hört immer wieder, zählt wahrscheinlich zu den Passagen, die Friedel heute so nicht mehr schreiben würde. Ja, natürlich, weil man darf nicht vergessen, wie sehr sich die Welt seit 1927, also wo mein Buch da erschienen ist, das war, glaube ich, die Erstausgabe, verändert hat. Und zwar auch, wie man natürlich auch die Rolle der Juden gesehen hat und sieht. Also erstens einmal, wenn er sagt, dass die Juden die waren, die den Erlöser umgebracht haben, dann ist es natürlich sehr, sehr zweifelhaft ausgedrückt, weil der Erlöser selber ja von sich behauptet hat, er sei der König der Juden. Also Jesus war Jude und er war auch nicht der einzige Jude, der von sich behauptet hat, der Messias zu sein, nur war es der einzige, der den Paulus gehabt hat als Marketingmanager, wenn man das jetzt so brutal sagen kann. Und also ich möchte jetzt auf keinen Fall Jesus herabwürdigen, aber ich möchte jetzt nur sagen, also es war, wie Jesus gelebt hat, ein ganzer Hype an den verschiedensten Juden, die sich eben für den Messias gehalten haben. Dass er der Messias nicht ist, nach dem jüdischen Glauben, ist ganz klar, weil wenn man Messias übersetzt, heißt das auf Deutsch der Verkünder. Und was verkündet der Messias? laut dem Alten Testament verkündet der Messias, Doppelpunkt, Anführungszeichen, heute ist der letzte Tag der Welt. Und er öffnet die Pforten zum Paradies. Das ist die Aufgabe des Messias. Also, dass Jesus nicht der Messias ist, können die Juden ganz einfach deshalb beweisen, weil die Welt noch ist und die Tore zum Paradies sind noch geschlossen. Das wird einst in Jerusalem geschehen, also so auch der jüdische Glauben. Deshalb wollen natürlich alle Juden in Jerusalem begraben sein, weil sie die Ersten sein wollen, die dann ins Paradies kommen und sich dort natürlich die besten Plätze reservieren. So wie im Stadtkino. Also jedenfalls, also das ist so der Ursprung. Und wenn man jetzt sagt, ja, die Juden haben den Jesus ermordet, dann muss man das auch relativieren. Wenn die Juden Jesus ermordet hätten, dann wäre er gesteinigt worden. Das wäre die jüdische Art gewesen, Menschen umzubringen, die sehr grausam ist und furchtbar. Aber das war so quasi die jüdische Methode. Die römische Methode war das Kreuzigen. Das heißt, umgebracht wurde er natürlich durch den Volkszorn, wenn man ihm Blasphemie vorgeworfen hat, aber auf die römische Methode des Kreuzigens durch die römische Exekutive. Also insofern muss man das natürlich relativieren und das hätte man historisch genauer dann beschreiben müssen. Ja, was ich noch dazu sagen muss zu diesem Kapitel ist, dass natürlich die Juden nicht nur keine handwerklichen Berufe ausüben durften, sondern sie durften auch kein Land erwerben. Das heißt, es war ihnen vollkommen verboten, Landwirtschaft zu betreiben, Tiere zu halten und in letzten Endes auch das Geld, das sie verdient haben, anzulegen. Weil was hat man gemacht mit Geld, das man verdient hatte? Man hat sich natürlich Land gekauft. Und außer den wenigen Familien, die geadelt worden sind, was als private Anmerkung meine Familie das Glück hatte, von der Katharina der Großen geadelt worden zu sein und deshalb durften sie Land kaufen damals, also das wurde dann enteignet unter den Nazis. Aber das war eigentlich den Juden immer verboten. Und das heißt, sie haben immer relativ große Barschaft gehabt, weil sie konnten das Geld, das sie verdient haben durch ihre Arbeit als Wissenschaftler, als Ärzte, als Anwälte, also alles das, wo man nicht in eine katholische Zunft eintreten hätte müssen, dieses Geld konnten sie nirgends anders anlegen, als es zu verborgen. Und das stimmt schon, dass sie Zinsen verlangt haben, natürlich, aber auch das war eben eine hausgemachte Geschichte von den Christen. Also man muss immer fragen, was war zuerst die Henne und das Ei? Natürlich waren die Juden die, denen die Religion das Zinsennehmen nicht verboten hat, aber jetzt so einen ausdrücklichen Willen zu unterstellen, den Goyim zu schaden, indem man sie Zinsen zahlen lässt für ein Geld, das finde ich einfach perfid, weil seit der Renaissance die Banken bestehen und davon eigentlich ihren Lebensunterhalt verdienen und nicht schlecht verdienen, trotz Krise, dass man halt einfach Geld verborgt, dafür Zinsen nimmt und heute wird jeder sein Haus und sein Auto kaufen auf einen Kredit und dafür Zinsen zahlen, ohne sich böswillig ausgebeutet zu fühlen, weil das ist einfach eine Dienstleistung, die man entgegennimmt und man hat natürlich dann auch das Risiko zu tragen, falls jemand einmal den Kredit nicht zurückzahlen kann, muss man halt durch die Zinsen dann irgendwie wieder zu seinem Geld kommen, damit man seine eigene Existenz als Geldverleiher oder als Bank nicht gefährdet. Und insofern ist das natürlich auch wieder ein bösartiger Antisemitismus. Aber man muss auch sagen, dass der Friedel natürlich zu einer Generation ganz radikal assimilierter Juden zählt, die versucht haben, natürlich, also wir haben das ja dann auch gelesen, was er so über das Christentum schreibt, also er war ein feuriger Christ zu dieser Zeit noch, wie er das geschrieben hat. Also er hat wirklich auch gesagt, dass die christliche Religion einen vollkommen neuen Gottesbegriff, nämlich des liebenden Gottes, geschaffen hat und alle anderen Götter, die jüdischen Götter und so weiter, das waren alles die rächenden Götter, die strafenden Götter und so. Und wenn man jetzt die reine Lehre Jesu nimmt, dann ist es natürlich, dann spricht er von einem verzeihenden Gott. Aber das ist wieder eine große Gefahr, denn je größer meine Sünde, desto größer auch die Gnade Gottes. Und wenn man das jetzt umdreht, und das haben sehr viele Faschisten gemacht, um die größtmögliche Gnade Gottes zu erlangen, muss ich die größtmögliche Sünde begehen. Und dadurch, dass ja Jesus am Kreuz gestorben ist und uns alle erlöst hat, können wir die größtmöglichen Sünden begehen, und je größer die Sünde ist, desto größer ist dann auch die göttliche Gnade, weil man ja sowieso verziehen werden wird. Das heißt, man enthebt die Menschen der Verantwortung für ihr eigenes Handeln mit dieser Erlösungstheorie, jetzt ganz im Extremfall. Und es hat einige Nazis gegeben, die sich damit auch dann gerechtfertigt haben, genau mit diesem Denkansatz. Also diese Erlösungsreligion ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Aber man muss eben sehen, in welcher Zeit der Friedel gelebt hat und agiert hat. Man muss wissen, dass der Adolf Loos hat sich taufen lassen, der Karl Kraus hat sich taufen lassen. Und ich glaube sogar, dass der Adolf Loos war ja der Taufpate vom Egon Friedel. Der Friedel hat sich taufen lassen. Die haben sich, also das war so eine ganz große Hoffnung, die sie gehabt haben in der ausgehenden Monarchie. Also ich glaube, der Friedel, wenn ich mich nicht irre, wurde 1904 getauft und 1902 der Adolf Loos. Und also das war so eine ganz große Euphorie, wo man gesagt hat, und nämlich lustigerweise, was der Friedel ja dann auch beschreibt dann später, wenn er sagt, das war ja so ein Zeitalter, wo man an alles geglaubt hat, also wo man gewusst hat, vor dem Ersten Weltkrieg, der Mensch ist zu allem fähig und zu allem, er kann plötzlich mit Leuten sprechen, die nicht da sind, man kann Ton aufzeichnen, Film aufzeichnen, man kann fliegen, man kann durch Menschen durchschauen, durch die Röntgenstrahlen. Es hat plötzlich eine Fülle von Erfindungen gegeben, es hat dieses elektrische Licht gegeben. Das hat so einen Größenwahn bei den Menschen ausgelöst, so eine Hybris. Und das Sinken der Titanic war quasi so das metaphorische Untergehen dieser ganzen Epoche. Und er in diesem Größenwahn hat das natürlich mit dem Christentum sehr gleich gesehen. Und hat gesagt, das ist die große Erlösung, wir kommen ins helle, fröhliche, allwissende, allkönnende 20. Jahrhundert, und das hat sich dann innerhalb der ersten 14 Jahre dann natürlich vollkommen ins Gegenteil gedreht, wo dann die Leute mit den utopischsten Waffen aufeinander losgegangen sind, mit Giftgasen, mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Flugzeugen, mit Bomben, mit Maschinengewehren, mit Funkgeräten. Das waren alles Science-Fiction-Waffen für den damaligen Menschen, das muss man sich vorstellen. Und dadurch dann natürlich auch das Entstehen der Dadaisten, die sich in dieser kleinen Insel in Zürich gefunden haben, 1915, 16, und sie die ganze Menschheit mit diesen Wahnsinnswaffen sich gegenseitig ausgerottet hat und die gesagt haben, was können wir als Künstler noch in dieser Realität machen? Und auch von den Todeszahlen, ich meine allein bei den 30 Kilometern bei Colmar an der Westfront, wo man heute ohne Pass durchfährt, wurden 1 Million Soldaten gegenseitig umgebracht, um 30 Kilometer vor und zurück. Und im ganzen 30-jährigen Krieg waren, glaube ich, 8000 Tote bei Kampfhandlungen in 30 Jahren. Und gut, es sind dann viele Leute auch umgekommen durch die mittelbaren Kriegshandlungen, durch Hungersnöte, aber die sind einfach bestimmte Landstriche entlang, und es hat, wie gesagt, in 30 Jahren 8000 Tote gegeben. Und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, ist das natürlich irrwitzig. Ja, du hast jetzt eigentlich schon ganz, ganz viele Zwischenfragen von mir vorweggenommen. Das war jetzt nicht schlecht. Kleiner Monolog. Ja, es war ja auch eins der großen Probleme zunehmend von Friedel. Es gibt da Tagebucheintragungen, dass eben sehr viele Leute aus seinem persönlichen Umfeld nach und nach sich dem Nationalsozialismus zugewendet haben und sich da teilweise auf ihn berufen. Also Heribert Illig hat auch die Theorie aufgestellt, dass das einer der Gründe war, warum er nicht emigrieren wollte, obwohl er jede Möglichkeit gehabt hat. Er hat zwei eigentlich fast fertige Manuskripte besessen, die Kulturgeschichte des Altertums und die des alten Ägyptens, mhm, also des Orients. Er hatte einen Schweizer Verlag, Phaidon, und die Bertha Zuckerkandl ist mehr oder weniger buchstäblich mit dem Auto vor der Tür gestanden und hat gesagt, komm mit in die Schweiz, und er hat es verweigert. Und Illig hat die nicht unplausible Theorie aufgestellt, dass das damit zusammenhängen könnte, dass er sich irgendwo letztlich ein wenig mitschuldig gefühlt hat, weil er in der Zeit zum Teil auf falsche Gedanken und Strömungen gesetzt hat. Die Verherrlichung des großen, starken Mannes, des Genies, ist halt leicht missbrauchbar. Also es steht außer Zweifel, dass Hitler und seine Vasallen und Mitstreiter für ihn alles andere als große Männer gewesen sind. Aber der Gedanke ist halt leicht zu missbrauchen. Ja, ich meine, das ist halt von unserer jetzigen, heutigen Perspektive alles so einfach zu sagen, was ist gut, was ist schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass er natürlich unglaublich gelitten hat unter dieser antisemitischen Verfolgungen, die es damals schon gegeben hat, und dieser Terror, der ausgeübt worden ist. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube einfach, dass er... Also sicher keinen Personenkult zum Opfer gefallen ist, aber vergleichen wir das mit heute. Ich meine, schau jetzt einmal mit den Ausländern an. Das ist vollkommen absurd, was es für menschenverachtende Ausländergesetze gibt, wie schwer es jemandem gemacht wird, mit einem ausländischen Ehepartner in Wien zu leben und glücklich zu sein. Schau mal die Arigona Zogai an. Ich meine, das wäre doch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren undenkbar gewesen, dass diese Familie zerrissen wird und auf unmenschlichste Art aus dem Land gejagt. Die Arigona ist eigentlich die Antigone. Der Blatter ist der Kreon und sie ist die Antigone. Das ist eine griechische Tragödie, die hier stattfindet. Und ich finde das so unfassbar. Und wenn man jetzt aber das Standardforum liest, wie sich da diese Kampfposter dann auf die Seite von irgendeinem irrationalen Österreich stellen und sagen, nein, und die sind illegal und so weiter, dass man das heute gar nicht mehr wirklich sagen darf, wie absurd das ist, dass hier eine Familie plötzlich von der Polizei auseinandergerissen wird, aus heiterem Himmel, aus Nacht und Nebel, die perfekt integriert war und so weiter. Und ja, und hat sie vielleicht einen Stempel nicht, aber da gibt es doch ein materielles Recht, das doch über dem juristischen Recht steht. Und das muss man doch sehen können, und das muss man doch spätestens als Minister muss man doch sagen, hallo, also jetzt mache ich von meinem Gnadenrecht Gebrauch und lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und das war doch eine Familie, die sich doch vollkommen selbst erhalten ist und ja nicht mal dem Steuerzahler in der Tasche gelegen, sozusagen. Also das war vollkommen absurd von der ersten bis zur letzten Minute. Und denen hat wahrscheinlich auch die Publizität des Falls eher mehr geschadet als genützt. Ja. Aber wenn man jetzt anschaut, wie die Grünen, die einzigen gewesen sind, die wirklich klare Linie gehalten haben und die auch gesagt haben, hallo, ich meine, jetzt besinnt euch einmal auf das Wesen der Sache. Worum geht's denn hier einfach? Und selbst die Grünen machen jetzt schon wieder einen Schritt zurück und sagen, so, wir wollen die Wahlen gewinnen. Das heißt, jetzt werden wir auch jetzt mal irgendwie den Boden der Vernunft verlassen und sagen, ja, die Ausländer und so weiter und so weiter. Ja. Und ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt auf die 30er Jahre, dass wenn du publiziert hast, wenn du ein aktives Mitglied der Gesellschaft warst, dass du natürlich erschüttert warst über den Antisemitismus, über diese ganzen Sachen, aber dass das irgendwann einmal so weit opportun ist, dann an den Juden kein gutes Haar zu lassen, dass man natürlich jedes Argument versucht, so zu schreiben, dass man sagt, na ja, ich bin immer noch ein Mitglied der Gesellschaft, weil mittlerweile, wenn ich jetzt aufstehe und sage, ich finde das wahnwitzig, wie sich Österreich blamiert im Umgang mit der Familie Zogai zum Beispiel, dann mache ich mich zum Außenseiter. Dann kriege ich im Forum lauter rote Stricheln und werde quasi an den Pranger gestellt, kriege unglaubliche Beschimpfungen, die ich dann per E-Mail zugeschickt bekomme, wo ich mir denke, hallo, ich meine, wir sind im Jahr 2008 im 7. reichsten Land der Welt. Und das macht einem Angst. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem Friedel, was die Judenfrage betroffen hat, so ähnlich gegangen ist, sodass man selber dann so indoktriniert wird und sagt, naja, stimmt eigentlich, das widerspricht dem Gesetz. Und aufgrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus steht in der deutschen Bundesverfassung, ein Richter hat nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Da steht zuerst Recht und Gesetz. Das heißt auf gut Deutsch, es ist möglich, dass zwischen Recht und Gesetz ein Widerspruch ist. Und wenn das ist, ist das Recht zuerst da. Das heißt, und das ist aufgrund der Erfahrungen in der Nazizeit, dass diese Gesetze, auch wenn sie beschlossen sind, nicht rechtens sind. Und wenn sie dem Recht widersprechen, muss der Richter dem Recht nach urteilen und nicht dem Gesetz nach urteilen. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Paragraphen in der österreichischen Verfassung. Steht da nicht drinnen. Also in Österreich müssen die Gerichte dem Gesetz nach urteilen und wenn dann solche absurden Gesetze beschlossen werden von irgendwelchen wirklich umnachteten Abgeordneten, dann werden die auch exekutiert und das ist das Grauen in diesem Land. Naja, aber andererseits ist das natürlich schon auch eine sehr gefährliche Position, weil es unterhöhlt eigentlich das Rechtsprinzip, wenn du jetzt als Gesetzgeber einräumst, dass ein Widerspruch, eine Differenz zwischen Recht und Gesetz entstehen kann. Das Gesetz soll ja das Recht ausdrücken und den Richter dazu anhält, im Zweifelsfall nach dem Recht zu entscheiden, dann würde das praktisch seinem persönlichen Ermessen anheimfallen. Das muss begründet sein. Und es gibt dieses Korrektiv natürlich in Österreich in Form des Verfassungsgerichtshofs, der dann sagt, ein Gesetz wird aufgehoben, weil das absurd ist und weil es gegen ein anderes Gesetz verstoßt, das im Verfassungsrang ist, zum Beispiel die Menschenrechtskonventionen. Das wird aber nicht immer getan, weil das offensichtlich politisch nicht opportun ist, sonst müssten diese Ausländergesetze vollkommen gefallen sein schon längst, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. Und dann wäre das dann auch positives Recht, das heißt, dann müsste dieses Gesetz repariert werden, neu beschlossen werden und so weiter. Aber der Richter selber muss bei Sinnen bleiben, sozusagen. Ja, es werden ja auch laufend Gesetze in diesem Bereich aufgehoben und zur Reparatur zurückgeschickt. Es gibt da halt noch politisch irgendwie so die taktische Warteschleife, die Vorgänge in die Länge zu ziehen. Ja, natürlich, natürlich. Und dann gibt es den Ermessensspielraum der Minister, die offenbar nicht ausgenutzt werden, wenn sie ausgenutzt werden sollten oder müssten, von einem rein humanistischen Standpunkt. Aber wie gesagt, ich rede jetzt nur von Zeitgeist. Und in 20 Jahren wird man sich wundern und sagen, hey, was war da los in Österreich? Waren die alle deppert, haben sie nicht gesehen, die Chance, die uns da entgangen ist, Leute einzubürgern, weil wir sowieso zu wenig Kinder bekommen und die als Wirtschaftsfaktor zu sehen und wir lassen uns von einem Bruchteil von Ausländern, die kriminell werden, dazu hinreißen, die Ausländer per se zu verdammen und ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Und andere Staaten sehen die Chance und nutzen sie für sich. Und da werden wir in 20 Jahren stehen und werden sagen, was waren da für Idioten am Werk? Und genauso wie wir heute sagen, was waren das für Idioten, die Juden ermordet haben und vertrieben haben? Und was hat das Amerika für einen unglaublichen kulturellen Aufschwung beschert? Die ganzen Juden, die emigriert sind, was ist in Israel? Das ist doch ein Land, das unglaublich erfolgreich ist, wirtschaftlich, kulturell, wissenschaftlich, technologisch, theologisch, das ist unglaublich stark. Und ja, woher kommen die Leute? Die wurden aus Deutschland, aus Österreich, aus den ganzen besetzten Staaten vertrieben und die haben da Unglaubliches geschaffen. Das ganze Musical, das erste Musical war das Weiße Rössel. Das war das erste Musical. Und die Leute, die das Weiße Rössel geschrieben haben, wurden 2 Jahre später deportiert, wurden zur Flucht gezwungen und haben dann in Amerika das weitergeführt. Und das bekam dann dort die große Staatskunst und war wahnsinnig erfolgreich. Vom Filmemachern ganz zu schweigen, vom Fritz Lang, vom Lubitsch und so weiter und so weiter. Das sind alles Chancen, die sich Österreich und Deutschland entgehen ließ. Und stehen heute da mit einer Nullkultur und Amerika hat wirklich profitiert von der Dummheit dieser Länder. Und genauso wird man in 20 Jahren das von jetzt von Österreich sagen. Natürlich ist das jetzt nicht mit dem Holocaust vergleichbar, aber ich meine nur, wir reden jetzt nur von den zeitgeistigen Strömungen. Und unter diesem Hintergrund muss man den Friedel sehen, wenn er über das Christentum schreibt, über die Judenverfolgungen. Meine Familie kommt aus Sandomierz, aus Polen, das ist 150 Kilometer östlich von Krakau. Und da hängt in der Kirche von Sandomierz, das kann man jederzeit besichtigen, ein riesiges Gemälde, wo Juden gerade ein kleines Kind fressen, grillen, fressen und so weiter. Ja. Also das ist ein großes Ölbild, das seit mehreren hundert Jahren in dieser Kirche hängt. Das heißt, jeder aus Sandomierz, jeder Christ in Sandomierz sieht von klein auf immer dieses Bild der orthodoxen Juden, die kleine Kinder essen. Und das wird dieser antisemitische Keim wird dann einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Ja, vor allem im Wien Friedels kam ja noch dazu, dass es diese Position gab, die nicht nur der Bürgermeister Lueger eben vertreten hat, Vera Jutis bestimmt noch allerweil eh, die natürlich auch sehr gefährlich ist. Und die heute auch wieder ihr Pendant hat, bei uns ist halt die Geschichte, wer ein Ausländer ist, bestimmt normalerweise. Ja, natürlich, die Netrebko ist die gute Ausländerin und die anderen sind die Schlechten, ja sicher. Das ist und ja das. Die Arigona ist natürlich nur die sichtbare Spitze des Eisberges. Ja, damit haben diese Gesetze ein Gesicht bekommen. Und deshalb wird sie ja auch so bekämpft, so vehement, weil sie ja ein Symbol geworden ist. Sie ist ja kein Mensch mehr, sondern sie ist ein Symbol. Deshalb sage ich ja, das muss man mit einer griechischen Tragödie vergleichen. Das heißt, ein griechischer Konflikt zwischen zwei Protagonisten ist ja nicht einer zwischen einem Menschen und einem zweiten Menschen, sondern zwischen einer Weltsicht und der anderen Weltsicht. Die Antigone, die sagt, ich stelle mich gegen das Gesetz des Staates, denn das Gesetz des Staates ist unmenschlich, denn das göttliche Recht heißt, ich muss meinen Bruder begraben dürfen. Und der König sagt, ich verbiete, dass dein Bruder begraben wird, denn das ist mein Gesetz, weil er war ein Verbrecher, den habe ich nicht gemocht und ich möchte haben, dass er nicht begraben wird. Und es steht das weltliche Recht gegen das sogenannte göttliche Recht beim Sophokles, 370 vor Christus. Und die Antigone vertritt die eine Seite und der andere, der Kreon, vertritt die andere Seite und es gilt, den Chor zu überzeugen, der sich dann mit den schönen melodramatischen Gesten zum einen oder zum anderen wendet und sagt, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Und heute ist es nicht der Chor, der zu überzeugen ist, sondern der Chor, der griechische Chor, ist das Fernsehpublikum und sind die Kronenzeitungsleser. Das heißt, ich gebe ein Argument und will haben, dass die Kronenzeitungsleser sagen, du hast recht. Und der andere gibt dann das Gegenargument und will haben, dass die ich weiß nicht, Österreich-Leser sagen, du hast recht. Und so wird der Chor der Bevölkerung versucht einzustimmen, so wie in der griechischen Tragödie. Aber es geht um Standpunkte. Natürlich wird deshalb die Arigona so bekämpft, so verbissen bekämpft, weil wem hat die wehgetan? Die war ein vollkommen integriertes Kind, die oberösterreichischen Dialekt spricht. Die tut niemandem was, aber sie ist zu einem Symbol geworden für die Unfähigkeit des österreichischen Staates, eine Integrationspolitik und eine intelligente Ausländerpolitik zu betreiben. Na, wir sind jetzt ein bisschen vom Friedel weg. Aber, wir sind jetzt ein bisschen vom Friedel weg. Aber, magst du noch mal zurück? Man muss das natürlich, also man könnte jetzt natürlich auch über die mittelalterliche Philosophie sprechen und über die Weltordnung, die mittelalterliche Weltordnung. Das finde ich auch wichtig. Also ich glaube, dass das, was er Neuzeit nennt, dass die wirkliche Neuzeit wahrscheinlich jetzt erst begonnen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, also dass es wirklich ein neues Zeitalter gibt. Und wenn er sagt, es hat jede Epoche ihre Krankheit, da fällt einem natürlich sofort AIDS ein, wo es jede Epoche gibt, die von Krankheiten, von Höhen, von Tiefen, von Hysterikern, von Wahnwitzigen gezeichnet sind und dann auch aber wieder große kulturelle Leistungen hervorbringen. Also ich glaube, dass wir... Ja, also dass die zukünftigen Generationen, also so in 100 Jahren, wird man sagen, es gibt dann die Epoche, die ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, also als neue Form, also oder vielleicht sogar nach dem Fall der Berliner Mauer, dass der Kalte Krieg noch als Auswirkung vom Zweiten Weltkrieg gesehen wird und dass jetzt langsam eine neue Weltordnung entsteht, ein neues Zeitalter mit einer neuen Kultur, die auch durch das Internet, durch die ganzen Möglichkeiten zur Information zu kommen und die Möglichkeiten zu kommunizieren, also viel vielschichtiger und viel vielseitiger sind, aber auch oberflächlicher und kurzlebiger, und dass wir uns halt in einer ganz neuen Stilepoche und Zeitalter befinden, wo eben am Anfang, so wie die schwarze Pest im Mittelalter, steht halt jetzt AIDS. Und wir sind jetzt in dieser Inkubationszeit noch. Also wir sind, also du und ich, wir beide sind wirklich so Kinder dieser Übergangszeit. Also wenn ich mich so an Wien erinnere, wie ich ein Kind war, ich bin 64 geboren, das war noch wirklich grau und finster, und jetzt ist es eine ganz moderne, pulsierende Stadt mit einer irrsinnigen Lebensqualität und die sich dann aber auf eine eigenartige Weise wieder furchtbar selbst genügt. Und wo halt einfach sehr viele Chancen vergeben werden. Also es ist wirklich eine Übergangszeit. Aber ich fühle mich da jetzt wie in einer Inkubationszeit wieder. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass zur Zeit unserer Kindheit noch Spuren des Krieges sicht- und spürbar waren. Also Baulücken, teilweise auch beschädigte Häuser, Fassaden mit sichtbar Einschusstreffern, ein ausgebranntes Panzerwrack auf der Höhenstraße, also an der Höhenstraße, kann ich mich erinnern, und derlei Dinge mehr. Und der Grundeindruck der Stadt, kann ich mich sehr gut erinnern, war, wie du richtig sagst, grau. Ja, ja. Trist und viele, und grau. Viele einbeinige Leute noch, und ganz klar auf der Straßenbahn immer für Kriegsbehinderte die Plätze und so weiter, ja. Ich glaube auch, dass wir uns an einem Zeitenwechsel befinden, wie Friedel es wahrscheinlich für seine Zeit auch empfunden hat, natürlich, weil es sind natürlich immer fließende Übergänge. Es gibt darin Einschnitte. AIDS ist, glaube ich, nicht ganz so ein tiefer Einschnitt, wie die Pest seiner Zeit war oder die Cholera. Aber es hat zu einer neuen Brüderie geführt. Also es hat schon, glaube ich, gesellschaftlich sehr viel verändert. Also wenn man jetzt so denkt, in die 70er, 80er Jahre, was die ganze Sexualität betrifft, oder auch, ich meine, weil ich mich jetzt schon wieder mit der Operette so beschäftige, aber es hat doch damals in den 20er, 30er Jahren, da waren nackte Frauen auf der Bühne, das war überhaupt gar kein Thema, und es hat eine irrsinnige Freizügigkeit gegeben, also gerade auch in den 70er Jahren eine unglaubliche sexuelle Freizügigkeit, und wir haben jetzt in der Jugend eine ganz neue Brüderie, auch in der Kunst und so weiter. Also wenn man sich das anschaut in den Filmen, im Theater, also es ist eine irrsinnige, konservative, neue Gesellschaft, Generation, die hier heranwächst, jetzt im Gegensatz zu unserer Jugend. Und das ist sicher von AIDS beeinflusst, von der großen Gefahr der Sanktion für die Freizügigkeit. Die Geißel Gottes. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Künstlerinnen wie Elke Christofek, die ihren Körper in einer sehr drastischen Art und Weise selbst thematisiert und ausstellt und Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit des Nebeneinander. Ja, Es ja. gibt nicht mehr so einheitliche Epochen, wie es mal war. Es fließen ganz viele Möglichkeiten, existieren Ja. nebeneinander und fließen auch teilweise ineinander. Das finde ich auch recht spannend. Ja, klar, eine gute Ecke. Christoph Beck, die macht das aber eher aus einer tiefen Verzweiflung heraus, denke ich mir. Also die thematisiert ihren Körper, weil sie wirklich ganz radikal an die Wurzel gehen will und ihre Verzweiflung artikuliert und nicht aus einer Freizügigkeit oder aus einer Freude an der Freizügigkeit. Nein, das würde ich auch Ja. nicht hedonistisch sehen, den Ja. Hintergrund, aber sie hat ihre Bühne. Ja, na ja, absolut, ja Das klar. heißt, es wird zugelassen in dieser Zeit und es wird auch hoch bezahlt. Ja, Also ja. insofern hat das schon einen Stellenwert. Das hoch bezahlt hat in unserer Zeit natürlich immer ganz, ganz viel zu sagen, weil wir in einer sehr merkantilistischen Zeit leben und insofern sich der Wert, der künstlerische Wert, auch durch den pekuniären Wert sehr stark Ja, definiert. ja. Dass der künstlerische Wert so stark mit der Börse verbunden ist, finde ich eigentlich Ja, es ist vollkommen sehr absurd. trist. Und was das natürlich auch vollkommen das Ergebnis daran ist, ist, dass die Kunst dann gut bezahlt wird und dann willkommen ist, wenn sie mit großen Namen, das heißt mit großen Marken verbunden ist, wenn man selbst zur Marke wird und auch für etwas steht und deshalb bezahlt wird und nicht, weil man eine bestimmte Qualität macht, sondern weil man halt eine Marke ist und dann auch das, was man tut, möglichst selbst plagieren muss, damit man wieder erkennbar ist. Also zum Beispiel der Hundertwasser als ganz prägnantes Beispiel, der halt immer seine Spiralen malen muss, damit er tatsächlich als solcher erkannt wird. Oder der Hausner mit dem Adam, wo in jedem dritten Wiener Haus ein Adam hängt, in einer dieser vielen Versionen. Und das macht ihn natürlich erkennbar und damit steigt natürlich sein Marktwert, weil er gut einordnbar ist. Und als Künstler, wenn du nicht einordnbar bist, dann kannst du dich auch nicht so gut in einer Schublade zurechtfinden. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig für einen Geldgeber oder einen Investor in dich zu investieren. Das heißt, man muss ein prägnantes Markenimage entwickeln und das ist in Wirklichkeit vollkommen kunstfeindlich. Also das ist so ein Widerspruch in sich selbst. Also die Künstler, die am besten überleben können, sind eigentlich die sich an eine Marke, die sie selbst sind, verraten, weil sie sich als dynamischer Prozess aus dem Rennen nehmen, um ihre Marke, um ihr Markenimage nicht zu gefährden. Und das ist im Theater ja auch so. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Markus Kupferblum. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 29. Jänner 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.